Schön, dann heiße ich euch herzlich willkommen hier im Glory Life Zentrum. Wer von euch ist denn zum allerersten Mal hier bei uns im Zentrum? Okay, super, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich sage einfach ganz kurz was zu meiner Person. Mein Name ist Georg Karl, ich bin der Gründer und Pastor hier bei Glory Life. Und wir sind seit etwa 30 Jahren im vollzeitlichen Dienst für Jesus unterwegs, meine Frau und ich. Und Glory Life, der Name, den haben wir 2013 dieser Bewegung gegeben, hat natürlich eine tiefere Bedeutung, auch nicht, weil wir irgendwie besonders englischaffin sind, sondern weil es einfach auf Deutsch nicht so gut klingt, Herrlichkeitslebenszentrum. Aber das ist tatsächlich das, was unser Programm sozusagen ist. Ja? Das heißt, wir glauben einfach, und das ist letztendlich nichts anderes als der Glaube an das Evangelium, ja, Jesus Christus kam vor 2000 Jahren und hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen, kam hier auf die Erde und er hat das Erlösungswerk am Kreuz von Golgatha für uns bewirkt, um die Sünde, die uns getrennt hatte, von der Herrlichkeit Gottes wegzunehmen. Ja. Das heißt, im Römer 3, 23 heißt es, wir haben alle gesündigt und sind getrennt von der Herrlichkeit Gottes, aber wir werden umsonst gerechtfertigt durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist, durch seine Gnade. Ja. Er hat den Preis bezahlt und dann ist er wieder in die Herrlichkeit gegangen und hat von der Herrlichkeit seinen Geist ausgegossen hier auf diese Erde, sodass wir durch seinen Geist jetzt wieder freien Zugang hätten zur Herrlichkeit Gottes. Das heißt, sonst kommen wir nicht durch. Das heißt, wir, wenn wir dem Evangelium glauben, haben die tatsächlich dieses Herrlichkeitsleben als unsere Lebensdimension wiederbekommen. Die war im Paradies, war die zur Verfügung für Adam und Eva, aber sie ging verloren durch den Sündenfall. Durch Jesus ist es wiederhergestellt. Das heißt, wir können jetzt tatsächlich ein Herrlichkeitsleben leben. Das heißt, aus der Herrlichkeit in der Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit Gottes ist nicht nur einfach irgendein schönes Wort, das gut klingt in christlichen Kreisen, sondern die Herrlichkeit Gottes ist eine Substanz. Es ist die Substanz, die sich um Gott herum freisetzt. Es ist die Substanz des Himmels. Es ist die Substanz, in der sich zum Beispiel Krankheit nicht halten kann. Ja, weil Krankheit und Herrlichkeit Gottes gehören, passen nicht zusammen. Ja, die Substanz des Himmels eliminiert Krankheit, die Substanz des Himmels eliminiert jede Kraft von dämonischen Mächten, die Substanz des Himmels eliminiert einfach alles, was nicht mit der Ordnung Gottes übereinstimmt. Ja? Und wenn wir also dem Evangelium glauben, dann können wir und dann werden wir die Realität dieser Herrlichkeit erleben. Das hat Jesus auch gesagt in Johannes 11,40 hat er gesagt, wenn du nur glaubst, hat er damals zu Martha gesagt, wenn du nur glaubst, dann wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Ja? Das heißt erleben. Ja? Jesus hat auch gebetet in seinem letzten Gebet zum Vater in Johannes 17, hat er gesagt, Vater, dieselbe Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Ja? Das heißt, wenn wir an das Evangelium glauben, dann sollten wir auch glauben, weil das ist das Evangelium, dass wir tatsächlich diese selbe Herrlichkeit bekommen haben, die Jesus vom Vater bekommen hat. Und diesen Glauben, den kultivieren wir hier bei Glory Life. Ja? Deswegen heißen wir Glory Life. Wir kultivieren diesen Glauben seit Jahren und weil wir diesen Glauben kultivieren, deswegen setzt sich tatsächlich auch diese Substanz der Herrlichkeit Gottes frei. Und deswegen seid ihr wahrscheinlich auch hier, weil ihr gehört habt, dass hier einfach viele Dinge passieren. Ja? Und dass Menschen gesund werden. Leute, die unheilbar Krebs diagnostiziert bekommen haben, werden von ihren Krebstumoren befreit. Oder Leute, die eine andere unheilbare Krankheit haben, wie Hashimoto oder Diabetes oder Parkinson oder was auch immer, erleben, oder MS, erleben ihre Heilung. Oder Leute, die einfach ein kreatives Wunder, also etwas brauchen, wo etwas zum Beispiel in ihrem Körper fehlt oder etwas nicht mehr richtig in der Form ist, ja, zum Beispiel Knochen oder Wirbel oder Bandscheiben oder sowas, erleben, wie diese Dinge in die richtige Ordnung kommen. Ja. Ich sag mal so, Jesus hat gesagt, die Tauben hören, die Blinden sehen, die Lahmen gehen. Ja. Die Toten werden auferweckt, genau das erleben wir. Ja, ich war jetzt, bis letzte Woche war ich auf einer Missionsreise in Martinique gewesen, in der Karibik. Und da haben wir wirklich das buchstäblich über 5 Tage erlebt. So viele Taube, die geheilt wurden. Mindestens 2 waren dabei, die waren 100% taub. Und Gott hat die Ohren geöffnet. Ja. Blindheit, ja, verschwunden. Leute, die nicht mehr laufen konnten, gelaufen, Krücke weg und so weiter. All diese Sachen, kreative Wunder. Jemand hatte Metall einoperiert hier im unteren Bauchbereich. Ich wusste gar nicht, dass sowas gibt, aber der hat hier so ein Metall breiteren, wie so ein Gürtel, der auch verschraubt war da im Unterbauch, weil er da eine Operation gehabt hatte. Und aufgrund dessen war seine Bewegung auch eingeschränkt. Er konnte zum Beispiel nicht so in die Knie gehen, weil das dann gedrückt hat. Und Gott hat ihn komplett befreit. Er konnte nicht nur wieder in die Knie gehen, sondern er hat nichts mehr von diesem Metall fühlen können. Ja. War einfach komplett geheilt. Ein Junge, der hatte auch Metall in sein Schienbein einoperiert bekommen. Deswegen war dieses Bein, ich würde sagen, zwischen 3 und 5 Zentimeter kürzer als das andere, weil sie diese Operation gemacht haben. Man konnte die Narbe hier noch sehen. Ja, und sie haben mir den Jungen gebracht. Mehrere hatten schon für ihn gebetet und es war irgendwie nichts passiert. Aber wir glauben daran, dass diese kreativen Wunder in der Herrlichkeit Gottes kein Problem sind, weil Gott sprach und es wurde. Das ist die Basis. Die Herrlichkeit war über dem Chaos am Anfang der Schöpfung und Gott sprach und es wurde. Und wenn Chaos in die Herrlichkeit kommt und wir sprechen das Wort, ja, das sind immer die 2 Zutaten, die Gegenwart Gottes und das Wort, das gesprochen wird, dann passiert's. Und Gott hat dieses Bein von diesem Jungen zuerst um 2 Zentimeter und schlussendlich komplett rauswachsen lassen, sodass es wieder gleich lang war wie das andere. Ja. Preist den Herrn. Und die Dinge, eben, das passiert nicht nur in Martinique, sondern da war ich jetzt halt gerade, aber davor waren wir hier in Deutschland und da sind die Dinge genauso passiert. Wir waren in der Schweiz. Vorher habe ich schon irgendeinen Schweizer Zungenschlag hier gehört. Ist jemand aus der Schweiz da? Ja? Okay, ja, genau. Okay, ja, stimmt, natürlich, euch kenne ich ja. Ja. Genau. Also in der Schweiz waren wir im Januar zum Beispiel, da sind auch diese Dinge passiert. Ein Mann zum Beispiel, der ein teilweise gelähmtes Bein hatte und deswegen das Bein nachgezogen hat seit 12 Jahren, ja, aufgrund von einer Operation hier am unteren Rücken, hat sein Bein hinter sich hergezogen, komplett befreit, ist rumgesprungen, rumgehüpft, rumgetanzt. Ja, das sind die Wunder. Oder eine Frau, die war seit 11 Jahren, die hatte Neuropathie und aufgrund dieser Neuropathie hatte sie so Schmerzen und Probleme mit den Füßen, dass sie nicht mehr richtig laufen konnte, schon lange nicht mehr Auto fahren konnte. Und Gott hat sie komplett befreit. Sie ist rumgehüpft und rumgesprungen und hat gesagt, jetzt kaufe ich mir wieder ein Auto. Ja, Halleluja. Das heißt, die Dinge passieren nicht nur irgendwo weit weg, sondern sie passieren hier in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich, hier in Deutschland natürlich genauso. In letzter Zeit so viele Wunderberichte wieder gehabt von kreativen Wundern und Dingen, die passieren, Krebs im Endstadium geheilt und neulich habe ich ein Foto bekommen von einer Familie, die keine Kinder kriegen konnten über Jahre hinweg und jetzt ein Kind gekriegt haben und einfach diese Dinge, die einfach menschlich bei Ärzten unmöglich sind. Oder in Nürnberg habe ich für eine Frau gebetet oder eine Frau gedient im letzten Wundergottesdienst dort im Februar. Die hatte ein großes Gewächs im Uterus gehabt und ist ein paar Tage später zum Arzt gegangen und der Arzt hat gesagt, ist komplett verschwunden. Preis den Herrn. Also Gott ist nichts unmöglich. Amen. Halleluja. Und er bekommt die Ehre dafür. Nicht Menschen, das ist nicht meine Fähigkeit oder die Fähigkeit von irgendjemand anders von uns, sondern es ist tatsächlich Gott, der es tut, aber er benutzt uns, weil wir dem Wort Gottes glauben. Das heißt, die Basis für alles, was wir tun, sind nicht unsere eigenen Ideen oder unsere eigenen Vorstellungen oder Wünsche, sondern die Basis ist tatsächlich das Wort Gottes, sprich die Bibel. Und hier hast du ganz klare Aussagen, auch zum Thema Krankheit, zum Beispiel die berühmte Prophetie auf das Kommen des Messias, also auf Jesus hin, vom Propheten Jesaja in Jesaja 53, Vers 4 bis 5, wo es heißt, jedoch, und er spricht über den Messias am Kreuz, er spricht davor über die Schmerzen, die er hatte und dass er nicht schön anzuschauen war und so weiter. Und dann sagt er, jedoch, unsere Krankheiten, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Amen. Hier stecken 2 Dinge drin, die Jesus für uns getan hat und die er für uns getragen hat. Und die hängen ganz eng miteinander zusammen. Das erste ist, er hat unsere Sünden auf sich geladen. Er hat unsere Vergehen auf sich geladen, die uns von Gott getrennt haben. Und zwar zum einen ganz allgemein den Sündenfall, weil jeder Mensch ist von Natur aus ein Sünder. Das ist einfach die menschliche Natur, seitdem Adam gefallen ist. Und du kannst es auch in der Welt sehen. Also wer mir erzählen will, dass alle Menschen gut sind, der weiß nicht, der hat noch nie Fernsehen geguckt. Ja, also das stimmt einfach nicht. Es sind eben nicht alle Menschen gut, sondern es ist einfach viel Böses in der Welt. Und das ist durch den Sündenfall gekommen. Ja, wir sind alle Sünder von Natur aus. Aber auch individuell gibt es im Leben von jedem von uns Dinge, die wir zumindest nicht im Glauben an Gott getan haben. Und die Bibel sagt ja, alles, was wir nicht im Glauben an ihn tun, was wir nicht im Vertrauen tun, das ist letztendlich Sünde. Das ist die Sünde. Jesus sagt, das ist die Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Ja? Das heißt, jeder von uns hat ohne Gott gesündigt und braucht Vergebung und Erlösung. Und deswegen ist Jesus gekommen. Jesus ist nicht nur gekommen als ein Heiler. Jesus ist auch nicht nur gekommen als ein, ich sag mal, ein guter Mensch, der uns irgendwie ein paar gute Gedanken weitergeben wollte, sondern Jesus ist gekommen als der Erlöser. Der Messias ist der Erlöser, ja? Der Erlöser von der Sünde. Das heißt, das Erste, was ganz wichtig ist, ist, dass wir von ihm diese Vergebung der Sünde empfangen, auch als Grundlage dafür, dass Krankheit kein Anrecht mehr hat. Ja? Weil tatsächlich ist es so, Krankheit kam erst in die Welt, in die Menschheit, nachdem sie gefallen war. Im Paradies war der Mensch nicht krank. Ja? Im Paradies ist er auch nicht gestorben, sondern im Paradies war der Mensch immer jung, immer frisch, immer gesund, unsterblich. Warum? Weil er in diesem Lebensraum der Herrlichkeit gelebt hat und weil Sünde keinen Raum hatte. In dem Moment, wo Sünde reinkam, wurde er vertrieben aus der Herrlichkeit Gottes und Krankheit kam hinein. Das heißt, Krankheit ist immer eine Folge des Sündenfalls. Das heißt nicht, dass du immer einen Zusammenhang herstellen kannst jetzt zwischen deiner Krankheit und deiner Sünde. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, wirklich den Zusammenhang deutlich zu machen. Sünde ist die Basis für Krankheit. Sünde kann sich nur auf der Basis von Krankheit, nein, umgekehrt, sorry, ich habe es jetzt verdreht. Krankheit kann sich nur auf der Basis von Sünde entfalten, sozusagen. Und deswegen ist wichtig, auch hier in den Heilungsräumen, wo es ja darum geht, dass du Heilung empfängst, ist ganz wichtig, dass du sicherstellst, auch gleich zum Anfang, wir sind ja hier im Heilungsraum 1, übrigens, falls ihr es noch nicht wisst, wir sind hier im Heilungsraum 1, das ist der Ermutigungs- und Aktivierungsraum sozusagen, dann geht es ja weiter in den Heilungsraum 2, wo für jeden von euch auch persönlich gebetet werden wird und euch die Hände aufgelegt werden. Aber es ist gut, wenn du schon hier im Heilungsraum 1 sicherstellst, gleich zum Anfang, okay, ich habe Jesus Christus als meinen persönlichen Herrn und Erlöser empfangen. Ja? Er lebt in mir und meine Sünden sind mir vergeben. Ja? 1. Johannes 1, Vers 9 heißt es, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, wir müssen ihm das ausdrücken. Ja? Wir müssen ihm ausdrücken, dass wir ihn um Vergebung bitten, für unsere Sünde und wir müssen auch mit unserem Mund ausdrücken, dass er der Herr unseres Lebens sein darf. Ja, deswegen heißt es in Römer 10, Vers 9, wenn wir mit unserem Herzen glauben, dass Jesus aus den Toten auferweckt worden ist und mit unserem Mund bekennen, dass er der Herr ist, dann werden wir errettet. Das heißt, wir müssen es mit unserem Mund bekennen, dass er der Herr unseres Lebens ist. Ja, und vielleicht bist du ja hier, ich kenne euch ja nicht alle, vielleicht bist du ja hier oder sind Sie hier heute Nachmittag und Sie haben vielleicht noch nie in Ihrem Leben ganz bewusst wirklich diese Entscheidung getroffen, zu sagen, ja, Herr Jesus, sei du der Herr meines Lebens, komm und erlöse mich von der Erbsünde in meinem Leben. Ich bitte dich um Vergebung für alles, was ich falsch gemacht habe. Reinige mich durch dein Blut. Vielleicht hast du oder haben Sie das noch nie gebetet, dann wollen wir das einfach gleich jetzt zusammen tun, jeder, der das möchte. Gibt es da jemand, der sagt, jawohl, das würde ich gerne mitbeten? Ja, super, noch jemand? Super, ja, super, noch jemand? Er sagt, ja, ich möchte auch, ja, super, super, wunderbar. Halleluja, wunderbar, super. Pass auf, dann machen wir das jetzt folgendermaßen, einfach die ihr euch gemeldet habt, auch speziell. Und ich würde einfach auch euch dann gerne das zusprechen, euch die Hände auflegen. Machen wir es einfach so, alle, die sich jetzt gerade gemeldet haben. Könnt ihr vielleicht noch aufstehen kurz? Genau, und dann beten wir zusammen ein Gebet, ja? Beten wir zusammen ein Gebet und ihr sprecht mir einfach laut nach, was ich euch laut vorspreche, okay? Ja? Und die anderen, ihr könnt es gerne auch zur Unterstützung mitsprechen, dann das hilft denen, die jetzt stehen, aber lasst uns es einfach laut aussprechen und lasst uns wirklich laut sagen, Vater im Himmel, Vater im Himmel. Ich danke dir, dass du Jesus Christus gesandt hast. Dass er ans Kreuz gegangen ist. Und dort alle Sünde der Menschheit auf sich genommen hat. Und damit auch meine Sünde. Und Vater, ich bitte dich um Vergebung. Im Namen Jesus, wo ich persönlich gesündigt habe, wo ich dir nicht vertraut habe, wo ich nicht nach deinem Wort gehandelt habe. Vergib mir, Herr. Ich empfange jetzt Jesus Christus als meinen persönlichen Herrn und Erlöser. Und ich sage, Herr Jesus, sei du der Herr meines Lebens. Übernimm du die Kontrolle. Reinige mich jetzt mit deinem Blut von jeder Schuld und Sünde. Heiliger Geist, ich lade dich jetzt ein. Komm in mein Herz. Komm in mein Leben. Mach du mein Leben neu. Vater, ich bete dieses Gebet in dem Namen Jesus. Amen. Amen. Und jetzt segne ich euch in dem Namen Jesus und spreche euch zu. Eure Sünde ist euch vergeben. Jede Schuld ist euch erlassen. Und in dem Namen Jesus spreche ich euch jetzt zu, dass ihr eine neue Schöpfung seid. Kinder Gottes. Weil so wie es heißt in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Denen, die an seinen Namen glauben. Danke, Jesus, für diese Söhne und Töchter. Danke, Herr, wer zu dir kommt, den stößt du niemals hinaus, sondern den nimmst du an, ganz persönlich, und ziehst ihn an dein Herz und ziehst ihn in die Gemeinschaft mit dir. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, genau. Danke, Jesus. Ich spreche dir das zu. Durch sein Blut ist dir vergeben und du bist gereinigt. Und durch seinen Geist ist die Kraft des Auferstehungslebens von Jesus in dir wirksam. Die Kraft des neuen Lebens. In Jesu Namen. Halleluja. Heiliger Geist, komm und fülle ihn mit deiner Kraft. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Hier sind auch noch welche. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für deinen Geist. Danke, Herr, dass du sie füllst mit deiner Kraft und mit deiner Herrlichkeit jetzt, Herr, mit deiner Liebe. Halleluja. Danke, Jesus, dass sie angenommen ist in dir, Jesus, in dir, dem Geliebten. Oh, danke, Herr, dass du, Jesus, jetzt ihre Seele mit dir in die Gemeinschaft mit dem Vater nimmst, Herr. Und danke, Heiliger Geist, dass du sie erfüllst, dass du ihr Leben erfüllst mit deiner Kraft. In Jesu Namen. Danke, Herr, dass du sein Leben erfüllst mit der Kraft des Himmels, Herr, mit der Herrlichkeit des Himmels, mit der übernatürlichen Substanz des Himmels. Danke, Jesus, dass du dich ihm offenbarst, mehr und mehr, indem er sich ausstreckt nach dir. Er wird dich immer mehr kennenlernen, Herr. Er wird den Weg mit dir gehen, Herr. Halleluja. Und eines Tages, wenn der Weg zum Ende geht, Herr, dann wirst du ihn in Herrlichkeit aufnehmen. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater, für diese kostbare Tochter Gottes, Herr. Danke, Herr, dass du sie segnest, Herr, mit deiner Kraft jetzt, Herr. Danke, Herr, dass du sie erfüllst mit deiner Herrlichkeit und mit deiner Liebe. Und ich sage dir und spreche dir zu, in Jesu Namen, nichts und niemand kann dich mehr trennen von seiner Liebe. In Jesu Namen, nicht zu niemand. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Geben wir doch mal Jesus einen kräftigen Applaus. Halleluja. Danke, Jesus. Also Gott steht zu seinem Wort. Wenn du dieses Gebet mit deinem Herzen gesprochen hast, dann steht Gott zu seinem Wort. Und weißt du, selbst wenn du heute sterben würdest, was ich nicht erwarte und auch nicht glaube, aber selbst wenn es so wäre, weißt du, dass du weißt, was du weißt. Durch Jesus bist du im Himmel. Weil es gibt eine Ewigkeit Und auf die werden wir hier vorbereitet, auf der Erde. Und mit Jesus bist du richtig vorbereitet. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Das ist der erste Punkt von Jesaja 53, den ich dir gesagt habe. Jesus nahm unsere Sünde auf sich. Er ist unser Erlöser. Der zweite Punkt ist, Jesus trug unsere Krankheiten. In Matthäus 8,16 ist es so zitiert, da wird Jesaja 53 zitiert, aber ein bisschen anders formuliert. Da heißt es dann, er selbst nahm unsere körperlichen Schwachheiten weg und trug unsere Krankheiten fort. Das heißt, als Jesus ans Kreuz gegangen ist, hat er deine Krankheit mit der Sünde, hat er auch deine Krankheit mitgenommen. Sozusagen ein Paket. Man kann es nicht voneinander trennen. Manche, auch Christen, die lehren dann und sagen dann, Jesus ist für die Sündenvergebung, aber nicht für die Heilung der Kranken. Du kannst das eine nicht vom anderen trennen, nirgendwo in der Bibel. Es ist immer eine Einheit. Es gehört zusammen, ja. Es ist auch nicht so, dass Gott der Urheber von irgendeiner Krankheit wäre. Ist auch ganz wichtig, weil da gibt es auch manchmal komische Vorstellungen, dass wir denken, ja, Gott schickt uns vielleicht eine Krankheit, um uns was zu lehren oder wie auch immer. Nein, Gott hat gar keine Krankheit im Angebot. Er kann dir deswegen auch keine geben. Ja? Jesus Christus, als er vor 2000 Jahren über diese Erde gegangen ist, die Bibel sagt, er war der perfekte Abbild des Vaters. Er hat perfekt den Vater demonstriert. Wenn es wahr wäre, dass der Vater im Himmel Krankheiten verteilt an Leute, dann hätte Jesus, als er über diese Erde gegangen ist, auch ein paar Krankheiten verteilen müssen. Weil er hat nur das getan, was er den Vater tun sah. Aber ich kann bei Jesus in der Bibel nur sehen, dass er die Kranken geheilt hat. Und die Bibel sagt auch ganz klar in Apostelgeschichte 10, 38, da wird über Jesus gesagt, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Das heißt, Krankheit kommt nicht von Gott, sondern kommt von der anderen Seite. Krankheit hat ihr Anrecht bekommen in der Schöpfung durch den Sündenfall, aber der ursprüngliche Plan Gottes war Krankheit nicht. Ja. Und es ist auch nicht der Plan Gottes für dein Leben. Und das ist ganz wichtig, sondern der Plan Gottes für dein Leben ist deine Heilung. Amen. Sag mal, der Plan Gottes für mein Leben ist meine Heilung. Und das müssen wir realisieren. Dafür hat Gott uns sein Wort gesandt. Ja, Psalm 107, Vers 20 heißt es, er sandte sein Wort und heilte sie. Dieses Wort Gottes hat tatsächlich in sich die Kraft, nicht nur dir die Sünden zu vergeben, sondern hat auch in sich die Kraft, deine Krankheit zu heilen. Herr Paulus hat gesagt in Römer 1, Vers 16, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem, der daran glaubt. Und dieses griechische Wort für Heil heißt nicht nur ewiges Heil im Sinne von Errettung deiner Seele, sondern dieses griechische Wort Soteria bedeutet genauso Heilung im körperlichen Sinne, bedeutet Befreiung von Ängsten, bedeutet alles, was irgendwie nicht mit der Herrlichkeit Gottes übereinstimmt, muss gehen durch die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes setzt sich frei aufgrund des Wortes Gottes. Das heißt, allein dadurch, dass du über dem Wort Gottes, ich sag mal, nachsinnst oder man kann auch sagen meditierst, ja, indem du nachsinnst über dem Wort Gottes und dir bewusst machst, was das Wort Gottes sagt, setzt sich bereits Kraft frei für deine Heilung. Also wenn du jetzt zum Beispiel mal, du kannst es mal einen Moment gerade tun, die Zeit haben wir, ja, wo du jetzt die Sache, die du vielleicht auf deinen Zettel geschrieben hast, ja, vielleicht waren es auch zwei Sachen, ja, die du auf deinen Zettel geschrieben hast, und du nimmst einfach diese Sachen, die du da aufgeschrieben hast, und du siehst sie einfach mit Jesus ans Kreuz genommen. Er trug deine körperlichen Schwachheiten weg und nahm deine Krankheiten fort. Wenn er sie vor 2000 Jahren weggetragen und fortgenommen hat, dann sind sie rein rechtlich aus der Sicht Gottes nicht mehr auf dir, richtig? Dann sind sie nicht mehr auf dir, kannst du sehen. Es ist manchmal wichtig, was wir sehen innerlich. Ja? Weil wir neigen manchmal dazu zu sagen, ja, meine Krankheit. Es ist nicht deine Krankheit, die wurde dir auferlegt vom Feind, ja? Aber Gott will dich freisetzen, beziehungsweise er hat dich freigesetzt vor 2000 Jahren. Es ist schon passiert. Wir müssen nur eintreten in diese Realität. Ja? Das heißt, was passiert ist, letztendlich, wir lassen uns fallen in die Realität des Wortes Gottes. Und heute hier in den Heilungsräumen, die sind so extra auch konzipiert, das wirst du auch gleich sehen, unten im Heilungsraum 2, da geht es wirklich darum, dich einweichen zu lassen in der Realität des Wortes Gottes. Also in der Realität dieser heilenden Realität, in der Realität der Herrlichkeit Gottes, die uns gegeben ist, wie ich am Anfang gesagt habe. Du lässt dich sozusagen da rein fallen. Deswegen stehen da unten dann auch Liegestühle und sind ein paar Liegen und so weiter. Du kannst dich also auch hinlegen und so weiter, wie du willst. Du kannst natürlich auch sitzen, du kannst auch stehen, das ist ganz egal. Du kannst unten im Heilungsraum 2, du kannst auch Abendmahl nehmen, um dir das bewusst zu machen. Da läuft Soaking-Musik im Hintergrund, so wie jetzt hier auch. Es geht letztendlich darum, dass wir uns hineinfallen lassen in das, was Gott schon getan hat. Könnt ihr das sehen? Wir müssen uns nicht anstrengen, um unsere Heilung zu bekommen. Es ist auch nicht so, dass du jetzt Gott irgendwas beweisen musst oder irgendwie besonders, weißt du, manchmal haben wir falsche Vorstellungen auch von Glauben. Wir denken, Glauben bedeutet, ja, ich glaube es ganz fest, dass ich gesund werde. Weißt du, egal wie fest du irgendwas meinst zu glauben, das ist nicht die Kraft, die dich heilt, sondern die Kraft, die dich heilt, ist die Kraft des Wortes Gottes und ist die Substanz seiner Herrlichkeit, die uns bereits gegeben ist. Ja? Wir können dem nichts hinzufügen, auch wenn du noch so sehr die Augen zusammenkneifst, deswegen wird es auch nicht besser. Verstehst? Also ich meine nicht, dass du sie nicht zusammenkneifen darfst. Jetzt, nicht, dass jetzt jemand gerade die Augen zusammengekniffen hat und du fühlst dich auf den Schlips getreten. Nein, es ist alles in Ordnung, aber das ist es nicht, was es bewirkt, sondern was es bewirkt, ist, dass du dich in das Wort Gottes, ich sag's immer gern so, in das Wort Gottes hineinfallen lässt. Ich habe ein paar Bücher geschrieben, auch über die Herrlichkeit Gottes. Mein erstes Buch heißt Reise in die Herrlichkeit und da habe ich ein Kapitel drin, das heißt Hineinfallen in die Herrlichkeit Gottes. Und das ist tatsächlich das, was du tust, einfach indem du dem Wort Gottes glaubst. Du lässt dich hineinfallen in diese Realität. Gerade jetzt kannst du das einfach mal tun. Du kannst einfach mal deine Augen schließen und sieh einfach mal gerade einen Moment nochmal, sieh deine Krankheit, was heißt deine Krankheit, die Krankheit, die dein Körper gerade jetzt quält, sieh das mit Jesus am Kreuz, sieh das, wie er es weggenommen hat und wie er es fortgetragen hat. Es ist somit nicht mehr auf dir, sondern es ist jetzt auf ihm. Und da lässt du dich hineinfallen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Du entspannst dich völlig. Seine Herrlichkeit ist hier, das hat er zugesichert, wenn wir ihm glauben, seine Herrlichkeit ist hier, dieselbe Herrlichkeit, wie er vom Vater bekommen hat, sie ist hier. Und da hinein lässt du dich fallen und da kann sich nichts mehr halten, ja? Da können sich keine Schmerzen mehr halten, ja? Da kann sich keine Bewegungseinschränkung mehr halten, ja? Da kann sich keine Krankheit mehr halten, ja? Da kann sich das alles nicht mehr halten. Halleluja, gerade jetzt empfängst du die heilende Kraft, gerade jetzt lässt du die heilende Kraft in deinen Körper hineinfließen. Und wenn ich jetzt gleich das heilende Wort spreche, ja, weil das ist, wie ich es gesagt habe, es ist die Gegenwart Gottes, die Herrlichkeit Gottes, die Substanz Gottes plus das gesprochene Wort. Wenn ich das spreche, dann wirst du einfach merken, wie sich die Dinge heben. Und in dem Namen Jesus nehme ich jetzt Autorität über jeden Quälgeist hier in diesem Raum. Ich nehme Autorität über jede innere Unruhe in Jesu Namen. Ich sage jetzt, Ruhe und Frieden kehrt ein in den Seelen in dem Namen von Jesus. Ich nehme jetzt Autorität über jede Macht von Depression und von Niederdrückung. Ich sage jetzt in dem Namen Jesus, das hebt sich jetzt, das weicht jetzt. In dem Namen Jesu Christi. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, dass Frische kommt in deiner Herrlichkeit, Herr. Danke, Herr, dass neues Leben kommt in deiner Herrlichkeit. Danke, dass Schmerzen sich lösen in deiner Herrlichkeit. In Jesu Namen. Ich spüre, dass sich bei jemand löst sich gerade der Schmerz in der Halswirbelsäule, im Hals-Nackenbereich. In Jesu Namen. Das verschwindet jetzt in dem Namen Jesus. Danke, Herr, dass ich Bewegungseinschränkungen lösen. Auch diese Entzündung. Irgendwie habe ich es gesehen. Ich weiß nicht, ob jemand damit was anfangen kann, aber dieses Wort Coraco brachialis, Nerv, das ist so ein Nerv, meines Wissens, der im Schulterbereich zuständig ist und dieser Nerv ist irgendwie entzündet. Ist es bei jemand von euch? Bei dir? Ja, genau. Deswegen habe ich das gesehen. Jetzt kommt die Kraft Gottes da rein in Jesu Namen Und dieser Nerv kommt in die göttliche Ordnung jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Du empfängst es einfach, ja, ganz locker, du musst nichts machen. Einfach das Wort geht aus und du empfängst. Es ist jemand da und du hast Diabetes in deinem Körper. Ist da jemand Diabetes, Krankheit Diabetes bei dir? Weil ich hatte das gesehen vorher, dass jemand da sein wird mit Diabetes. Ist es so, dass bei dir auch das teilweise in den Füßen manchmal Probleme macht? So ein bisschen, ja. Weil das hatte ich gesehen, ich habe es mir hier notiert. Jemand ist da in meinem Heilungsraum mit Diabetes und mit Problemen in den Füßen. Steh einfach mal gerade auf. Halleluja. Anderen, lasst euch weiter einweichen. Gar nicht jetzt da groß ablenken lassen. Es sind einfach Dinge, die Gott tut. Aber er wirkt genauso gleichzeitig an dir. Aber jetzt in dem Namen Jesus nehme ich jetzt Autorität über diesen Geist der Diabetes. Ich nehme Autorität über deine Bauchspeicheldrüse in dem Namen Jesus, dass sie normal funktioniert, dass die Zuckerwerte sich normalisieren. Und in Jesu Namen nehme ich jetzt auch Autorität über jede Empfindungsstörung in den Füßen, in dem Namen Jesus, jede Auswirkung davon, jetzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Die heilende Kraft Gottes geht durch deinen Körper. Halleluja, da ist es. Danke, Jesus, danke, Jesus. Und während er empfängt, empfängst du auch an deinem Platz. Ja, vielleicht ist es bei dir nicht Diabetes, vielleicht hat bei dir der Arzt gesagt, es ist Krebs. In Jesu Namen, Krebs ist besiegt. Ich nehme Autorität über diesen Geist. Ich nehme Autorität über diese Macht. Ich sage jetzt in dem Namen Jesu Christi, sei geheilt. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater. Empfang es. Auch bei dir am Platz, die Kraft Gottes wirkt. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wow, die Kraft Gottes geht rein. Ich glaube, dass sich bei einigen jetzt schon einiges löst. Pass mal auf, wenn du Schmerzen oder Bewegungseinschränkungen hattest, als du hierher kamst, gerade jetzt, steh einfach mal auf. Steh einfach mal auf, wenn es geht. Ja? Steh einfach mal auf. Und gerade jetzt, in Jesu Namen, tu etwas, was du vorher vielleicht so nicht tun konntest. Test es einfach mal, was passiert ist, was mit den Schmerzen ist, da wo du die Schmerzen hattest. Jemand wird auch berührt im Magen-Darm-Bereich, da waren auch Schmerzen. In Jesu Namen, du wirst berührt, aber im Magen-Darm-Bereich. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke. Wer war das mit Magen-Darm? Bei dir und bei dir? Oh ja, mehrere sogar. Wow. In Jesu Namen. Halleluja. Einschränkungen in der Schulter, Einschränkungen in den Bandscheiben, Einschränkungen in der Brustwirbelsäule, jetzt in dem Namen Jesus, es geht jetzt, es weicht jetzt von dir in Jesu Namen, da ist seine heilende Kraft überall im Raum, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Jemand ist hier, du hast ein Problem mit der Schilddrüse, irgendwie Knoten oder was auch immer, in Jesu Namen. Leg einfach die Hand auf die Stelle gerade jetzt, da wo das Problem bei dir, okay, in Jesu Namen, jetzt Ordnung Gottes, in Jesu Namen. Die heilende Kraft fließt schon überall im Raum. Halleluja, Halleluja. Jedes Gewächs, das nicht in die Körper gehört, muss ich jetzt auflösen in dem Namen Jesu Christi. Zysten lösen sich auf, Gewächse lösen sich auf, Knoten lösen sich auf in dem Namen von Jesus. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Okay, jetzt schüttel dich einfach nochmal, beweg nochmal deinen Körper. Okay, Halleluja. Und jetzt, wenn du merkst, dass der Schmerz oder die Bewegungseinschränkung oder das, was vorher da war, was auch immer es war, dass es zurückgegangen ist, deutlich zurückgegangen ist, wink einfach mal mit der Hand, sodass ich es sehen kann. Bei dir, wow, bei wem noch? Bei dir auch, Halleluja. Was ist bei dir passiert jetzt gerade? Durchfluss. Durchfluss durch die Beine. Halleluja, preis den Herrn, danke Jesus, Amen. Halleluja. Was ist bei dir passiert? Bei dir war es der Nackenbereich, das war das, was ich gesehen hatte, ja? Und jetzt? Ja, nichts mehr. Nichts mehr. Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Du hattest dich auch gemeldet da hinten. Was ist bei dir passiert? Unter Rücken. Was war das Problem? Es war einfach sehr verspannt. Okay. Jetzt ist schön locker. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Amen. Hat jemand von euch vielleicht zufälligerweise zwei sehr stark unterschiedlich lange Beine? Beckenschiefstand. Das habe ich auch auf meiner Liste. Das hatte ich auch gesehen. Becken. Komm mal her. Beckenschiefstand. Okay. Nee. Sie kann stehen bleiben. Beckenschiefstand kann sie stehen bleiben. Ja, alles gut. Ist das von Geburt an, oder? Ja. Ja, okay. Man kann sehen, ne? Wirklich? Ja, ich weiß, man sieht es. Sind da auch die Beine dann unterschiedlich? Sind die verschoben? Schon auswachsen lassen. Die haben wir schon mal auswachsen lassen. Hier, nicht oder? Du, nicht ich. Vor 20 Vor 20 Jahren schon? Ja. Okay. Was die Hüfte, das, damals waren wir noch nicht so weit, da haben wir nicht gewusst, dass man... Okay, da war es noch nicht mit der Hüfte. Okay, aber pass mal auf, sicherheitshalber, weil es kann sein, wenn das Hüftproblem nicht gegangen ist, kann es sein, dass die Beine sich wieder, wenn es 20 Jahre her ist, kann sein, dass die Beine sich wieder verschoben haben. Das heißt, wir schauen mal vorsichtshalber, könnt ihr mir kurz zwei Stühle bringen? Ja, ja, aber wie gesagt, nach 20 Jahren ist... Weil die Hüfte muss ja in Ordnung kommen dann auch. Aber wir fangen mit den Beinen an, setz dich mal dahin. Amen, das haben wir schon so oft. Ist nicht bei dir das letzte Mal? Kannst du mal kurz Zeugnis geben? Ja, also dieses Bein war immer 2 cm kürzer bis angerollt. Also ich konnte hier halt hier tragen, wenn ich mir dann runterkalle. Er hat es so angesprochen und ich habe gleich mal, okay, das ist für mich. Mensch, ist für mich. Und dann, als er guckt hat, war die plötzlich gleich länger. Mir war es, ich saß hier, ich hätte mir schon alles vom Körper gerissen. Was heiß, wie in der Sauna. Und ich denke, was passiert hier? Und er hat geguckt, dann war es gleich lang. Und jetzt kommt der Knaller. Und dann sagt er, jetzt lauf doch mal, wie sich das anfühlt. Ich bin kein Fliegengewicht, okay? Ich laufe, ich habe den Boden nicht gespürt. Ich bin geschwebt, ohne Witz. Und ich habe mit einem Fenster aufmachen, ich habe den Luftballon. Ich bin hier zurück an den Stuhl und habe Und noch was dazu muss ich sagen, du hattest also die Beine waren unterschiedlich lang und es lag aber am Becken Schiefstand, gell? Genau. Also auf dem Rückenbild beim Orthopäden, der hat dann so die Mitte von den oberen Knochenköpfen, die so in der Pfanne drin liegen, in der Hüfte, und da hat er so einen Strich gemacht. Ja. Also ist komplett gerade. Ja. Halleluja. Yeah. Preis den Herrn. Amen. Pass mal auf, das ist interessant zu hören, weil das wusste ich auch noch nicht mit den Röntgenbildern. Kannst du mir da vorher-nachher Bilder schicken? Muss ich schauen, ob ich da noch was kriege. Ja, das wäre super, weil das kann wieder andere ermutigen. Solche Bilder sind immer cool. Also das ist genau das gleiche Thema wie bei dir. Das wollte ich einfach nur zur Ermutigung. Ja. Genau, also ganz schnell, schauen wir mal, wie es mit den Beinen ist bei dir. Okay, so. Man sieht es hier an den Knöcheln, sieht man es immer am unbestechlichsten. Aber was ich hier an den Knöcheln wahrnehme, ist auch hier unten wahrzunehmen. Das hier ist etwas kürzer als das trotzdem. Ja, oder rutsch mal ganz gerade. Manchmal kann es sein, dass du falsch... kannst du ein bisschen zur Seite gehen, weil sonst sehen die Leute nichts. Ne? Okay. Ja, kannst sehen, hier ist der eine Knöchel, da ist der andere Knöchel. Ja? Also es ist ein guter Zentimeter Unterschied. Okay? Ja, wenn das Becken damals nicht begradigt wurde, dann kann sich das wieder verschieben. Ne? Okay, lass einfach mal ganz locker. Ich kann die Beine gut halten, ist kein Problem. Ja, genau. In Jesu Namen befehle ich jetzt, diesen Beinen in die göttliche Ordnung zu kommen. Willst du, dass das Kürzere rausgeht oder das? Ja, Amen. Ja, weil das muss ich immer dazu fragen. Ja. Gott kann ja beides machen. Halleluja. Danke. Ja, komm. Da ist es schon. Könnt ihr sehen, ne? Könnt ihr sehen? Jetzt ist länger geworden. Ja. Genau, hast du gespürt? Hast du gespürt? Ich habe aber nicht gezogen. Seht ihr es? Jetzt passt es. Halleluja. Weißt du, steh nochmal auf. Okay, genau, Schuhe kannst du wieder anziehen. Weißt du, Beine sind gleich. Wir haben nämlich öfters schon. Jetzt, pass auf, jetzt stehen wir auf. Jetzt machen wir das Becken noch dazu. Ja? Weil das ist ja die ursprüngliche Ursache. Ja? Von Geburt an ist der Beckenschiefstand. So. Okay, jetzt pass auf. So, du kannst ganz locker lassen. Okay. Darf ich meine Hände da so? Bitte. Ja, okay. Okay. So, Vater, in dem Namen Jesus, das ist die Kraft Gottes, ja? Halleluja. Mhm. Ich mache das nicht. Mhm. Ich befehle jetzt, die Beckenknochen in die Ordnung Gottes zu kommen. Das ist ganz normal, oft rotiert das dann wie so. Ja, ja genau. Ich mache nichts, ich schiebe überhaupt nichts, ich habe nur meine Finger da. Aber das rotiert dann wie so, weil diese Becken müssen, Knochen müssen in die Ordnung kommen, die Hüftknochen müssen in die Ordnung kommen. Ich mache nichts, du machst auch nichts. Ne? Okay, Halleluja. Danke, Jesus. Wir lassen einfach Gott machen, okay? Ja. Upsa. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Jetzt Ordnung Gottes. Wie es ursprünglich im Himmel war. Das heißt in der Bibel, meine Urform sahen deine Augen. Bevor du in den Mutterleib gekommen bist, haben deine Urform seine Augen gesehen und da war ein perfekter Körper und da gab es keinen Beckenschiefstand. Der kam erst rein, als du in deinen Mutterleib, in den Mutterleib kamst, durch den Sündenfall, der dann mit einfach dem Negativen das Anrecht gegeben hat. Aber jetzt in Jesu Namen, durch das Blut Jesu, bist du frei und los, auch von jedem Geist der Vererbung. In Jesu Namen, jetzt frei und los durch das Blut Jesu. Hüfte, in der göttlichen Ordnung. Becken in der göttlichen Ordnung. In Jesu Namen. Na okay, jetzt wird es ruhiger. Das ist ein gutes Zeichen. Das heißt einfach, Gott kommt zum Ende. Mit seiner Arbeit. Ja. Gott ist ein kreativer Wunderwirker. Der ist der beste Operateur übrigens. Chirurg, alles. Ja. Okay. Okay, da schauen wir jetzt nicht drauf. Wir schauen jetzt auf sonst nichts. Los, ja. Ja, ja, da schauen wir jetzt nicht drauf. Sondern jetzt. Ich muss leider schütteln. Gell? Ja, ja, alles gut. Ich schüttel aber das Haus, ja. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Okay, jetzt pass auf. Dreh dich mal so rum. Dreh dich mal so rum. Alles gut, alles gut. Versuch mal gerade zu stehen. Schwierig. Okay. Versuch einfach mal ein bisschen zu laufen, wenn du einigermaßen fähig bist, okay? Sie muss noch ein bisschen stabiler werden, damit man es richtig sehen kann. Und dessen. Ja, ja. Hattest du Schmerzen, als du herkamst auch? Ich habe seit meinem 16. Lebensjahr jeden Tag Schmerzen. Immer. Okay. In der Wirbelsäule. Ja. Und wie ist denn jetzt? Ja, ich. Kannst du dich mal hinsetzen, bitte? Du bist da. Du bist ich da. Gern das sehr. Ja, da siehst du es auch und da siehst du es auch. Setz dich da mal hin. Ja, ja, es ist. Mhm. Wie ist es von den Schmerzen her? Ja, es ist, bevor ich hergefahren bin, habe ich zwei Tage vorher mein Kreuz so verrissen beim Schneeschaufeln. Mhm. Wir hatten so viel Schnee. Mhm. Ich dachte, das ist ja unfassbar. Jetzt will ich zu dir fahren. Mhm. Und dann greift er wieder die Wirbelsäule an. Und jetzt aber nicht mehr wieder. Nein. Alles ja, gut, ja. Alles gut. Danke. Preis das Lachen denn, ist einfach. Ja. Das, dieses ja. Wie ist denn jetzt? Einfach. Ja, gut. Gut, jetzt fühlst du dich gut. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Preist du nach. Und ihr Lieben, wir sind erst im ersten Heilungsraum. Ja. Halleluja. Ich muss. Es ist bei jedem ein bisschen anders mit der Manifestation. Das ist kein Problem. Aber passt auf, weil ich muss euch weiterschicken in den zweiten Heilungsraum. Wir könnten ewig weitermachen. Aber nur zur Info für den zweiten Heilungsraum. Im zweiten Heilungsraum wird für jeden gebetet. Da kommen zwei Leute auf euch zu. Aber seid geduldig. Nicht jeder kommt sofort dran, sondern es sind mehrere Teams. Ihr habt in dem Heilungsraum, es werden etwa 8 bis 10 Minuten pro Person für die Gebetszeit sein. Ja? Also konzentriert euch auch auf die entscheidenden Punkte auf eurem Zettel. Nicht irgendwie lange Geschichten oder so erzählen, weil das ist zeitlich einfach hier nicht möglich. Wir haben auch Beratung und Gebet, da kann man anrufen oder kann einen Termin ausmachen und so weiter. Das ist nicht in den Heilungsräumen der Raum dafür, weil wir da einfach, damit wirklich alle drankommen, ist es wichtig, dass es pro Person sind 8 bis 10 Minuten maximal Zeit im zweiten Raum, um zu dienen. Aber die restliche Zeit, ihr seid ja etwa 40 Minuten in dem Raum, die restliche Zeit könnt ihr Abendmahl nehmen, ihr könnt einfach im Gebet sein, einfach euch hinlegen, ausruhen oder einfach ruhen im Geist, einfach euch in die Herrlichkeit Gottes reinfallen lassen. Ihr könnt auch, was man unten auch machen kann, ist, man kann malen, also auch kreativ aktiv werden, was auch immer man will. Ihr werdet sehen, ja? Also nicht ungeduldig sein, wenn nicht sofort jemand kommt und euch dient. Das passiert dann auf jeden Fall. Und im Anschluss geht es dann weiter in den dritten Heilungsraum, wo dann meine Frau auf euch wartet und euch auch noch ein bisschen weiter sagen wird, wie man einfach geheilt bleibt, auch auf die Dauer. Ja? Okay? Das heißt, wichtig jetzt gerade auch im zweiten Heilungsraum ist, euch einfach persönlich ausrichten auf Gott. Auch nicht Gespräche führen oder so, ja, sondern wirklich voll ausrichten auf Gott. Aber es geht um dieses Saugen in der Gegenwart Gottes, wirklich diese Ausrichtung auf Gottes, auf euch einwirken zu lassen. Okay? Genau. Gut, morgen haben wir ja Herrlichkeits- und Wundergottesdienst dann hier um 10 Uhr. Das ist der Abschluss dieses Wochenendes. Das empfehle ich euch unbedingt auch da dabei zu sein, weil das ist einfach nochmal auf eine andere Weise wirkt, da die Kraft Gottes sehr stark auch uns passieren viele Wunder. Und es wird euch auch sehr ermutigen und stärken und einfach das zum Abschluss bringen. Okay, super. Dann. Danke, Jesus. Genau, danke, Jesus. Halleluja. Preist den Herrn.